Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Geffer, Seitenwechsel. Von Chris Chibnall. Hey, was ist los? Rede ich hier mit mir selbst oder was? Lass bloß diesen glatzköpfigen Scheißer nicht nochmal vorbei, Michael. Wenn du dich an seinen Hacken festbeißen musst, aber halt ihn auf! Gordon, bleib dran und gib mir an Carlos ab. Hä? Querpass und schnell rüber. Das muss zack, zack, zack gehen. Danny und Rob, ihr deckt um Himmels Willen diesen Möchtegern-Ronaldino von denen. Vor allem du, Danny. Danny, hörst du mir zu? Ich will, dass du an seinem Arsch klebst wie Scheiße. Ist das klar? Vergesst den Scheiß mit der Raumdeckung. Rein mit dem Ball in den Strafraum und zack, ab ins Netz. Und wenn nichts mehr geht, ja, dann werdet ihr auf mein Zeichen hin die Hacken hochnehmen und die anderen vom Platz fegen. Verstanden? Und kommt mir ja nicht ohne anständiges Resultat vom Platz. Alles klar? Also, los. Lucky! Lucky! Zu Carlos! Na los! Pass! Passen, passen, passen! Anders! Anders! Ran an den Mann! An den Mann, nicht zu mir! Der da, der Pumuckel, der Rotschopf! Ja, genau. Weiter, weiter, weiter. Zu Gordon! Ja, gut, gut, gut, gut, gut. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Danny, Danny! Querpass! Nimm ihn, nimm ihn! Der steht zu weit. Langer Pfosten. Querspielen, querspielen. Kopf! Wenn du noch einmal so eine Riesenchance vergeigst, Clarky, ja, dann brauchst du gar nicht erst auf die Idee zu kommen, deinen schleimigen Agenten für die Vertragsverhandlungen vorbeizuschicken. Dann ist der einzige Vertrag, auf den ich deinen Namen setze, einer für einen Auftragskiller. Da habe ich wenigstens mal einen unter Vertrag, der auch trifft. Und was war mit dir los, Rob? Hä? Gehst du schon in Rente oder was? Den fetten Scheißer, den hätte ja meine Oma stoppen können. Ich liebe meinen Job. Ronnie, mein Co-Trainer, kümmert sich um die Einzelheiten. Ich mich mehr um das Gesamtbild. Montagmorgens pumpen wir Bälle, reden über den letzten Spieltag und darüber, was schiefgelaufen ist. Ich bin für Viererkette in der Abwehr, schnelle Außenleute, na eben was Dynamisches. Ronnie ist eher für drei Mann in der Abwehr, volles Mittelfeld, um das gegnerische Spiel zu ersticken. Also Passspiel und Bewegung gegen rauf und runter. Ich bin da eher romantisch veranlagt. Ich will den Ball rollen sehen. So ein Feeling ist doch eine langfristige Investition. Die Fans lieben sowas. Und das will der neue Chef doch sehen. Das schöne Spiel. Schön gespielt. Naja, Allison, unser alter Boss, hat ein paar Fehler gemacht. Nicht zum Besten des Fußballs, wie er sich auszudrücken pflegte. Montag früh war er gefeuert. Montagmittag sollten wir dann schon bei Richard antanzen. Richard, 45, Geld wie Heu, fetter Rolex, immer braun gebrannt. Ich will nichts von diesem Kram hören. Jawohl, Herr Vorsitzender, ihr seid doch nicht das Proletariat. Hat früher eine Plattenfirma geleitet. Hätte mal bei bleiben sollen. Heute ist er der Mann fürs Grobe, der gerufen wird, wenn die Kacke am Dampfen ist. Experte für Krisenmanagement. Der sollte mal meinen Job übernehmen. Der ganze Verein ist da und rutscht nervös auf dem Arsch herum. Richard steht auf dem Podium mit einem Projektor hinter sich und während seiner Rede werden die Schlüsselwörter immer auf die Leinwand geworfen. 100 Tage, um diesen einst so stolzen Namen zu retten. Das wird wehtun. Es werden Arbeitsplätze flöten gehen. Es wird nicht leicht. Ich will hier nur eins klarstellen. Ihr seid entweder für mich oder gegen mich. Und wenn ihr nicht für mich seid, da ist die Tür. Niemand rührt sich. Nicht, weil wir alle für ihn sind, sondern weil wir alle wissen, dass der Notausgang seit 1983 zugemauert ist. 100 Tage, George. Verrat mir doch mal, was hier in letzter Zeit so los war. Wie viel Zeit hast du? Die Kurzfassung, bitte. Also, folgendermaßen. Wir ziehen gemächlich unsere Runden im Mittelfeld der Tabelle der zweiten Liga. Und ich bin mit meinem Job als Reservetrainer eigentlich ganz happy. Und da taucht auf einmal das Fernsehen mit seiner fetten Knete auf. Und es gibt mehr Schotter, als wir je gesehen haben. Mr. Allison wird ganz aufgeregt und verplempert die Kohle für ein paar teure Samba-Tänzer. Klappt also nicht. Als nächstes, peng, klappt der Fernsehsender die Bildröhre ein und Bargeld ist auf einmal wieder ein Fremdwort. Der Club steigt ab. Und dann nochmal. Der damalige Trainer kriegt einen Tritt und ich den Job. Aber zum alten Gehalt vom Reservetrainer, versteht sich. Allison verscherbelt, wen er nur kann, um die Rechnung zu bezahlen. Und ich hocke da mit einem zusammengewürfelten Haufen aus alten Profis, jungen Möchtegerns und ein paar Luxusartikeln, die ich nicht brauche. Also, um ehrlich zu sein, Northbridge Town ist nur Augenwischerei. Nichts dahinter. Also, verkaufen wir? Willst du mich verarschen? Ich wünschte, es wäre so, George. Du bist doch jetzt schon eine ganze Weile hier Trainer. Warum flirten wir mit dem falschen Ende der Tabelle in der zweiten Liga? Es braucht eben Zeit. Auf dem Papier sind wir doch eine gute Mannschaft. Aber auf dem Platz liefern wir nur Scheiße ab. Richard, du kannst jetzt nicht noch einen Spieler verkaufen. Wir haben nur noch 15. Wir können uns jetzt schon keine Verletzung erlauben, keine Aussetzer, keine Wutanfälle, nichts. Also gut, halt mich auf dem Laufenden. Und keinen Scheiß. Tom Crawford, Torhüter. 498 Spiele für Northbridge Town. Ist geradezu ein Sinnbild für alles, was gut ist am Club. Stabilität, Ehrlichkeit, Einsatz, trotz begrenzter Fähigkeiten. Wie ein Fels in der Brandung. Und genauso schnell. Tomáš Skriniar, linker Verteidiger aus Tschechien. Hässlich wie eine Bulldogge. Jagt dem Gegner eine Heidenangst ein. Unser eigener eiserner Vorhang. Danny Gallagher, Innenverteidiger, Schotte. Die Jungs nennen ihn Frettchen, weil er hartnäckig ist und nicht kampflos abzieht. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Frettchen und riecht auch so. Rob Jackson, Innenverteidiger, groß. Ja, mehr ist nicht zu sagen. Michael Smith, rechter Verteidiger, junger Bursche, 19 glaube ich. Hat noch eine große Karriere vor sich, wenn er es schafft. Gute Voraussicht im Spiel, geradlinig, liebt das Spiel. Mittelfeld, Gordon Davis. Den schwulen Gordon nennen die Jungs ihn. Ist aber trotzdem ganz in Ordnung. Ich komme jedenfalls sehr gut mit ihm klar. Linker Flügel, wechselt gut die Position. Carlos Esteban, zentrales Mittelfeld, Kolumbianer. Genannt die Carlos-Zwillinge. Derart launisch, es muss einfach zwei von ihm geben. Steht sein Mann im Mittelfeld. Antriebsmotor der Mannschaft. Jason Clark. Ausstrahlung, Spielfreude, aber nichts in der Birne. Bei ihm merkt man am deutlichsten, dass man bei jedem Kopfball 200 Gehirnzellen verliert. Noch zwei und Clark kippt um. Von Taktik nicht den leisesten Schimmer, aber wenn er einen guten Tag hat, dann macht er das Spiel ganz allein. Anders Almqvist. Rechtes Mittelfeld. Schwedischer Schönling. Lockt die Weiber an. Seine Frau ist eine Matratze. Fabio Moretti, italienischer Stürmer, pfeift buchstäblich auf dem letzten Loch. Wir sind sein 34. Verein, einer für jedes Lebensjahr. Hat in all den großen Vereinen gespielt. Parma, Porto, Valencia, Hull. Drei Scheidungen, sechs Kinder, von denen er bei dreien nicht mal den Namen weiß. Und Schulden bis über beide Ohren. Nur eine Frage der Zeit, bis der Gerichtsvollzieher kommt und ihm den Kuckuck auf die Schuhe klebt. Carl Rushmore, unser Torjäger. 21 Treffer in dieser Saison. Dabei ist erst Ende November. 1,90, stark, ein wendiger schwarzer Kerl. Kann einem Ungeheuer auf die Nüsse gehen, aber so richtig. Ist es aber wert. Naja, manchmal. Und du sagst, du willst keinen von denen verticken? Wir müssen uns verstärken, nicht weiter ausdünnen. Na gut. Dann arbeite mit mir zusammen, George. Wie ich höre, haben wir eine halbwegs vernünftige Jugendmannschaft. Seine Hausaufgaben hat er ordentlich gemacht. Das muss ich ihm lassen. Sucht er den vielversprechendsten Torjäger. Ich gebe ihm einen Profivertrag. Frisches Blut, neuen Schwung, genau das, was die Mannschaft braucht. Aber ich erwarte von dir, dass du in 6 Monaten einen der Großverdiener verkaufst. Eigentlich brauchen wir einen Verteidiger. Das Spiel gewinnt man durch Tore schießen, oder George? Am selben Nachmittag taucht Darren Quinn mit Papi auf. Wir geben uns die Hand und beglückwünschen uns gegenseitig. Darren ist zwar erst 17, aber jetzt schon eine Klasse für sich. Da fallen die Mädels reihenweise in Ohnmacht. Groß, schlank, kräftig. Wir werden wohl Poster drucken müssen. Sollte ein Witz sein, kommt aber bei Papi überhaupt nicht gut an. Aber nicht ohne vorher mit mir zu reden. Dem Vertrag zufolge muss über eventuelles Merchandising in beiderseitigem Einvernehmen separat verhandelt werden, ja? Der Vater ist auch der Agent, wie wir nun wissen. Ich sehe bei der Vertragsunterzeichnung, wie er seinen Sohn beobachtet. Statt Stolz, nur Geldscheine in den Augen. Das war ich. Ein Junge. Noch nicht ganz Mann. Das Riesentalent, dem alles offen steht. Das war mein Ball, mein Spiel. Der Typ hing damals bei einem Spiel 5 gegen 5 in Wallsend rum. Ich war als Letzter dran. Ich habe nur seinen langen Mantel gesehen und ihn gleich für einen Pimmelzeiger gehalten. Spielst du oft Fußball? Hat er gefragt und ich habe geantwortet. Verpiss dich, Typen wie dich kenne ich. Der Pimmelzeiger meinte, ich bin der Manager von Blackpool. Der Verein war gut genug für Stanley Matthews, also ist er auch gut genug für einen Klugscheißer wie dich. Dann hat er mir seine Adresse aufgeschrieben. Sag deinem Papa, er soll dich zu einem Probetraining vorbeibringen. Mein Pa ist tot. Na, dann setz dich in den Zug und komm, hat er gesagt. Wir sind genau das, was du brauchst. Ich also mit dem Zug vom Nordosten in den Nordwesten, von der dreckigen Stadt zur Perle der Küste, über Täler und Moore, Blackpool, das Real Madrid des Nordens, dachte ich damals. Matthews, Armfield, Alan Ball, alles Spieler aus Blackpool, die Pokalsieger und Weltmeister geworden sind. Und ich mit meinen stolzen 15 Jahren war mir absolut sicher, ich bin der Nächste. Ich habe das Probetraining absolviert. Und die haben mich genommen. Der Trainer war so gut, der konnte einem das Gefühl geben, die Treter wären Flügel. Was hältst du von der Idee, den Clubnamen zu ändern in New Northbridge? Richard, zeig mir ein Logo. Ein Fußball in einer blühenden Rose. Der Verein heißt seit 103 Jahren Northbridge Town. Neuerungen sind hier in der Gegend wohl ein Schimpfwort, was? Ich muss zugeben, zuhören kann er. Richard sitzt auf Augenhöhe mit mir. Er hat keinen Schreibtisch, den braucht er nicht, sagt er. Und scheint alles mitzukriegen. Ich erläutere ihm die Mannschaftsaufstellung fürs Pokalspiel und am Schluss sagt er, ich habe größtes Vertrauen zu dir und packt mich an der Schulter. Richard steht auf Antatscherei, fühlt sich an wie ein kalter Fisch. Eine gute Serie im Pokal ist das A und O, George. Vor allem für dich. Debbie macht Karriere. 3 Jahre kümmerte sie sich um die Eintrittskarten. Jetzt sitzt sie auf dem Posten vom schrulligen Phil, der zum Corporate Marketing Executive befördert worden ist. Ich habe mitgekriegt, wie Debbie im Flur ihre Chance witterte. Richard war gerade auf einer seiner Runden durch die Büros und sagte, er wollte den Club neu stylen. Debbie, in Donna-Karan-Klamotten und mit Dauerwelle, säuselte, so wie ihren Haarschnitt. Und statt sie beiseite zu schieben, strahlt Richard sie an wie in der Zahnpasta-Werbung und antwortet, ihr Stil gefällt mir, kommen Sie doch Montag mal bei mir vorbei. Und er hat ihr die Presse übertragen. Na, sie hat sich auch wirklich darum bemüht. Sie pennt seit Juni mit dem Chefredakteur vom Northbridge Star. Später habe ich sie im Pub erwischt, wie sie Wetten angenommen hat, wie lange sie wohl braucht, um mit Richard in die Falle zu hopsen. So, kommt, Freunde, die Sache ist gelaufen. Ja, ja. Donnen, Donnen. Clarky steht frei. Zu Clarky. Na los, Mann. Mach keinen Scheiß. Ja, ja, ja. Er fliegt Sache. Erste Sache. Das ist doch leicht geschafft. Ja, und nochmal. Nochmal. Acht Dinger haben wir denen reingehauen. Für eins Rekord. Rushmore allein 4, Jason Clark 2 und selbst Moretti mit seinen schwabbligen Knien hat noch 2 reingeschabelt. Ronnie und ich hatten ein paar Alsterwasser zu viel und auf der Pressekonferenz, da quatschten wir ein bisschen zu viel. Ja, Sandy Mirror hat aber auch gleich ein bisschen dick aufgetragen. Fette Schlagzeile, weiß auf schwarz. Jetzt zeigen wir es den Großkotzen. Und darunter, wir putzen jeden weg. Naja. Der Trainer in Blackpool drillte mich so lange, bis ich ein Profi war. Nichts und niemand konnte mich aufhalten. Ich konnte den Ball reindreschen oder reinschieben, durchstürmen oder antäuschen. Ganz egal, was mir gerade in den Sinn kam. Wenn man sich etwas erträumt hat und es bietet sich einem die Gelegenheit dazu, dann zögert man nicht, dann nimmt man es sich. So habe ich das gemacht. For the semi-final of the FA Cup. And hey, schieb mal deinen Holzkopf aus dem Bild, du Penner! Pokalauslosung. Wir warten auf die 23. Endlich. Northbridge Town. Heimrecht. Volles Haus, volle Kasse. Number 4. Wer sind die 4? Na los, du Arsch! Oh Mann, jetzt komm schon, du Sack. Number 4. Liverpool. Champions League winners. Liverpool. Ach, du Scheiße. Nachdem Ronnie und ich die Flasche geleert haben und noch rätseln, ob wir was zu feiern haben oder nicht, aber eigentlich ist das schon eine tolle Sache, rufe ich Richard an. Und der erzählt mir, das Spiel wird live übertragen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Darren Quinn ist große Klasse. No, er ist ganz gut. Der hat's drauf, guck doch mal hin. Also schauen wir aus dem Fenster. Der neue, Clarke und Michael Smith, sind immer noch auf dem Platz und spielen 2-1. Wie Jungs im Park. Und jedes Mal putzt er die beiden weg. Wir sollten ihn spielen lassen. Der weiß zu wenig, um Angst zu haben. Eine Woche intensives Training und er packt. Und keiner weiß irgendwas über ihn. Stell ihn auf, Mann. Darren Quinn hockt allein in der Umkleide. Was zum Teufel machst du hier? Raus mit dir auf den Platz, du Möchtegern! Training ist doch nur morgens. Die anderen sind schon lange fort. Jetzt wart mal noch frech, du Schnösel. Hältst dich wohl für Gottes Geschenk an die Menschheit, hä? Denkst wohl, du musst überhaupt nichts mehr lernen. Nein. Ich meine, und wer trainiert mich? Na, ich. Nur wir beide. Sonst wird aus dir doch nie ein anständiger Spieler. Toll. Der Trainer rief mich zu sich. Wir haben ein Angebot gekriegt. Die Heimat ruft, mein Junge. Newcastle. Werden Sie mich verkaufen? Willst du denn gehen? Fragte er. Ich weiß nicht, antworte ich. Ich sagte, mach das, meint er. Okay, nicke ich. Wir geben uns die Hand wie echte Männer. Bist ein guter Kerl, sagt er mit zitternder Stimme. Aus dir wird noch mal was ganz Großes. Danke, sage ich. Danke für... Ich zucke mit den Schultern. Er nickt. Und ich gehe lieber, bevor es noch ungemütlicher wird. George, sagt er. Und ich bleib stehen und drehe mich zu ihm um. Von hier, sagt er. Und pocht sich mit der Faust auf die Brust über seinem Herzen. Ich nicke. Das hat er jeden Tag auf dem Trainingsplatz gemacht. Und nicht nur Fußball, sagt er. Alles. Ich mach die Tür hinter mir zu, lass Blackpool und ihn zurück. Ich glaube, ich habe ihn verstanden. Aber da weiß ich eins noch nicht. Das nächste Mal, wenn wir in einem Raum zusammen sein werden, ist auf seiner Beerdigung. Die Woche vergeht wie im Taumel. Sogar zum Training tauchen ein paar Fans auf. Ich bringe Matthew mit, damit er mal sieht, was sein Papa so arbeitet, aber der spielt den ganzen Morgen nur FIFA auf seinem Gameboy. Darren Quinn ist so eifrig bei der Sache, dass es einem vor Rührung das Herz bricht. Eines Mittags nach Trainingsschluss sagt er, überlegen Sie, ob Sie mich aufstellen? Er packt mich am Arm und meint so ernst, wie ein 17-Jähriger nur sein kann, ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Platz im St. James Park hat mich total umgehauen. Scheiße von wegen Talent, sagte der Trainer und ließ mich nicht mal in die Nähe der ersten Mannschaft. 2 Monate lang kriegte ich keinen einzigen Pass, nicht mal im Training. Aber ich gab nicht auf, kratzte Schlamm von den Schuhen, sagte ja, Sir, nein, Sir, ja, Sir. Und dann ging ich nach Hause und heulte mich aus, starrte nachts um 2 die Zimmerdecke an und dachte, das war's. Dabei wollte ich um alles in der Welt spielen. Ein Tag vor dem großen Spiel, 1/2 Stunde vor der Talkrunde im Football Focus, und Richard stellt mich seinem idiotischen Berater vor. Dabei weiß er genau, wie ich diesen Scheiß hasse. Marcus ist ein Kumpel. Er tut mir nur einen Gefallen. Ich bin in 20 Minuten im Fernsehen. Tief Luft holen und einfache Antworten. Ich werde es Ihnen so kinderleicht machen wie nur möglich. Also, Kleidung. Wir brauchen weißes Hemd, Schlips in starken Farben, dunkles Jackett, dunkle Hose. Keine Streifen, da flippen nur die Kameras aus. Erscheinungsbild. Haben Sie einen Föhn? Styling Gel? Moisturizer? Halt jetzt bloß deine Fresse, du Schwuchtel. Sprechweise, keine Flüche. Verboten sind Formulierungen wie mal sehen, was hinten rauskommt. Da trinken wir schnell einen drauf. Überglücklich, total nervös. Fußball ist schon eine komische Sache. Eine Klasse für sich. Nichts, wo Umkleide drin vorkommt. Wir werden heute Abend einen heben. Der Torhüter hätte früher rauskommen müssen. Na, da bleibt mir ja nicht mehr sehr viel übrig. Gehen Sie das Ganze spielerisch an. Seien Sie Entertainer. Spielen Sie mit dem Interviewer, wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen. Ich will, dass Sie der Peely des Vorinterviews werden. Was für ein Peeling? Der Peely. Peely. Aha. Ja, dieser Brasilianer, der mit dem Viagra. Sie meinen doch nicht etwa Pelé. Pili, Pele, das ist doch Pille-Palle. Stecken Sie das hier ins Ohr. Na, wenn Sie es sagen. Ja? Okay. Wie lange noch? Ja, gut. Wer ist denn heute dran? Gary? Oh nein, nicht Ray. Na, Ray hat doch von Tuten und Blasen keine... Na, Abend, Ray. Nein, nein, das ist ein ganz normales Fußballspiel. Natürlich ist Liverpool haushoher Favorit, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und na, wir haben klasse Fans. Außerdem müssen die zu uns kommen und wer weiß. Naja, der Pokal hat ja seine ganz eigenen Regeln. Und Sie wissen ja, Fußball ist schon ein komisches Spiel, wie man so sagt. Nächste Frage. Ach Quatsch, das interessiert mich überhaupt nicht. Wir ziehen einfach unser Spiel auf. Ich meine, was haben die zusammen gekostet? 139 Millionen oder so. Ich habe meine Spieler beim Pokern gewonnen. Ne, ehrlich, konnte ich mir aussuchen. Entweder die Jungs oder ein Ford Escort. Nein, nein, das kümmert uns nicht. Schließlich ist das Ganze nur ein Fußballspiel. Wir werden die Sache angehen, wie jedes andere Normalspiel auch. Ja, wie ein alter Freund mal gesagt hat, Klavi, möge er in Frieden ruhen, wenn Gott gewollt hätte, dass man Fußball in der Luft spielt, dann hätte er das Gras am Himmel wachsen lassen. Ja, ja, danke. Ja, Wiedersehen. Ja, war doch nicht schlecht, oder? Ein komisches Spiel. Sonntag. Ich wache um 4:30 auf und öffne die Vorhänge. Es ist noch dunkel, aber das erste Tageslicht zieht auf. Oh, Kacke. Raureif. Ich dachte, du bist im Bett. Konnte nicht schlafen. Hast du wieder bei Michelle gepennt? Ja. Und Matthew hat sich wieder die ganze Nacht in der Disco rumgetrieben, ja? Ich habe auch noch ein eigenes Leben, nicht nur das Kind. Sie legt mir ihre Hände um die Taille. Sie riecht nach dem Bacardi Breezers von letzter Nacht. Komm, wir legen uns wieder ins Bett, ja? Heute ist doch das Pokalspiel. Ach ja, der Pokal. Ich habe einfach andere Sorgen. Die Fernsehfritzen sind da, überall Kabel und Weiber. Der Bus mit den Liverpoolern kommt gegen Mittag an. Ronny und ich drücken uns die Nase am Fensterblatt. Wir schämen uns ein wenig, dass wir die Umkleide nicht sauber gemacht haben und das heiße Wasser abgedreht haben. Und die Heizung. Das hier ist euer Platz, ja? Das ist die Festung Northbridge. Scheißen Sie doch in die Hose. Ihr könnt sie live im Fernsehen platt machen. Wir haben hier nichts zu suchen, diese Nobodies. Jeder Zweikampf zählt. Ran an den Mann, decken, Druck machen. Und wenn ihr am Ball seid, dann behaltet das verdammte Ding auf. Solange ihr ihn habt, können die anderen kein Tor machen. So einfach ist das. Die Fans stehen hinter euch, aber ihr müsst ihnen auch was bieten, damit sie was zum Jubeln haben. Ne? Heute habt ihr die Chance, Stars zu werden. Vernagelt das Tor! Liverpool geht in der zweiten Minute in Führung. Super Einzelleistung. Der ist seine 14 Millionen locker wert. Naja, war ein schöner Traum. Aber dann erholen wir uns. Unsere Jungs tun, was ich ihnen gesagt habe. Sie bleiben dran, kämpfen um jeden Ball, holen ihn sich sogar ab und zu. Liverpool kommt noch nicht mal bis in den 16-Meter-Raum. Ein paar Fernschüsse, die Crawford kaum in Bedrängnis bringen. Und die Zuschauer merken das und feuern uns an. 35. Minute. Wir kommen über die Mittellinie. Clarke schnappt sich den Ball und rennt los, trickst seinen Gegenmann aus, grätscht aufs Tor zu und flankt noch in allerletzter Sekunde zu Moretti und... Ja! Oh! Pfosten! Für die restlichen 10 Minuten graben die Liverpooler sich in unsere Hälfte ein. Seien wir mal ehrlich, die sind besser als wir. Die werden wir nie schlagen. Keine Ahnung, warum ich was anderes gedacht habe. Also folgendes. Schmeißt sie vom Platz. Brecht ihnen die verdammten Beine. Und du, Moretti, du hast 10 Minuten Zeit für ein Tor, sonst ist Ende Gelände. Denkt nur mal dran, was die im Fernsehen draus machen werden. Und jetzt verpisst euch! Jeder Einzelne ackerte. Die Liverpooler hatten keine Ahnung, was da abging. Die waren völlig von der Rolle. Die konnten nicht mehr denken. Nach einer Viertelstunde war von Moretti nichts mehr zu sehen. Ich werfe einen Blick zu Darren. Der starrt wie hypnotisiert aufs Spielfeld. Da ist noch Platz. Was? Na da, rechts. Moretti drückt nach vorn, zieht sich aber in der Rückwärtsbewegung nicht ganz zurück. Na komm, lauf dich warm, Junge. Das ist jetzt sein Ding, hm? Hast du gesehen, dass Debbie ihren eigenen Parkplatz mit Schild hat? Nee. Ja. Nein. Ich habe 20-1 gewettet, sie kriegt Richard in die Falle. Als ich mir später das Spiel in der Glotze anschaue, sagt der Kommentator, die beiden wissen offenbar was über Darren Quinn, was wir nicht wissen. Morettis Nummer wird hochgehalten. Mach keinen Druck und spiel Rushmore an, ja? Alles klar, Trainer. Ach, und noch was, Darren. Und dann schaut mich dieser 17-Jährige an und ich lege mir die Faust aufs Herz. Alles klar? Alles klar. Aus dem Nichts in die erste Mannschaft. Ich sitze auf der Bank, wir liegen 2-0 zurück, noch eine halbe Stunde zu spielen. Also los, sagt der Boss. Jetzt beweis mir mal, warum ich dich nicht an die Amateure verscherbeln soll. Ich, die Beine in die Hand, aus der Verteidigung heraus. Irgendjemand kam angerannt, ich spielte ihm den Ball durch die Beine in meinem ersten Spiel. Und dann bin ich im Strafraum, schau mich um, keiner da. Ich ziehe den Ball hoch, Fallrückzieher und genau in die rechte obere Ecke. Der Junge läuft und läuft, er lässt sie alle aussteigen, weil sie mit sowas überhaupt nicht gerechnet haben. Man kann förmlich in ihren Gesichtern lesen, ich bin doch ein Topspieler. Wie ist dieser Kerl nur an mir vorbeigekommen? Die Flanke kommt, Darren köpft sie weiter auf Rushmore, der zieht voll durch und... Mist, verrissen. Letzte Minute, schade eigentlich. Aber heute mussten sie sich ihre Kohle mal wirklich verdienen. Und wir waren in der Glotze. Sieg oder nicht, ist doch scheißegal. Und wie mir noch dieser Gedanke durch den Kopf geht, schaue ich zu Darren. Der täuscht am rechten Abwehrspieler vorbei. Der stolpert. Die anderen sind alle so überrascht. Also, ich glaube nicht, was ich sehe. Keiner greift ihn an. Darren hat sie alle eingelullt. Er ist im Strafraum. Trickst einen aus, trickst noch einen aus, schießt mit links und... Tor! Darren! Siehst du mal wieder, diese sogenannte Rote Armee ist auch noch ein Haufen Waschweiber. Wenn der ihr Stürmer 14 Millionen wert ist, ja, dann muss unser 17-Jähriger doch 342 kosten. Ja. Und den kommt doch keiner ran im Umkreis von 100 Millionen Kilometern. Und ich sage dir, beim Rückspiel in Anfield, da machen wir sie platt. Rushmore und Anders Almquist bestellen ein paar Taxis. Wollen noch weiter ins Reno. Der Gedanke daran reicht mir schon. Ich gehe lieber nach Hause. Darren meint, ich gehe mit. Ich wohne eh nur 3 Straßen weiter. Wir lassen Bernie zurück. Der Fotograf vom Northbridge Star. Der immer dabei ist, wenn es was umsonst zu saufen gibt. Der muss sich erst mal auskotzen, will aber nachkommen. Wann ist denn morgen das Training für das Rückspiel? Machst du Witze? Die Hälfte der Mannschaft wird bis Mittwoch in einer Woche wegen Leberschaden ausfallen. Wir stolpern durch die einsame Nacht von Northbridge. Langsam geht die Sonne auf. Wir gehen noch einmal das Spiel durch. High vom Sekt und vom Sieg. Das war dein Sieg, Junge. Was für ein Debüt. Ohne das Sondertraining hätte ich das nicht geschafft. Dafür werde ich doch bezahlt. Ich meine, ohne sie hätte ich das nie geschafft. Er schaut mich komisch an. Das habe ich für Sie getan. Ich glaube, ich liebe Sie, Trainer. Während ich noch darüber nachdenke, was ich mit dieser Information anfangen soll, küsst er mich. Auf den Mund. Ich fühle seine Zunge in mir. Habe ich was Falsches gemacht? Das musste ich einfach. Ich liebe dich. Ich lege ihm meine Hand auf die Schulter. Das ist wohl am neutralsten. Ich glaube nicht. Nicht wirklich. Darren ist unglaublich schön. Gebräunte, glatte Haut, strahlende blaue Augen. Ich muss an Shirley und meinen Jungen denken und frage mich, wie ich da überhaupt reingeraten bin. Ich bin kein Adonis. Nicht mehr. Früher mal, ja. Mir ist ja mal was passiert. Damals gab es noch keine Duschen, nur Badebecken. Und ich saß ziemlich früh da drin, war vom Platz geflogen. Rote Karte in einem sowieso total toten Spiel. Und als die Zuschauer zu toben begannen, wusste ich, dass es auch gegen die anderen noch eine rote Karte gegeben hatte. Tja, dann kommt er rein, ein Jahr jünger als ich, aber doppelt so gut aussehend, und sagt, ihr Bastarde, bei uns ist das Heißwasser abgedreht. Ich komme jetzt da rein, ob es dir passt oder nicht. Ich schaue ihm beim Ausziehen zu. Ohne sieht er noch besser aus. Muskulös, gut gebaut. Der andere ist ganz Herr der Lage, kommt rüber und lässt sich neben mir ins Wasser gleiten. Puh, war ich verknallt. Was die Lust oder der Testosteronspiegel, der noch vom Match auf 100 war. Na, jedenfalls, kaum ist er drin und wir berühren uns aus Versehen, schießt mir das Blut in den Schwanz. Ich krieg einen unmissverständlichen Hammer. Der andere verstummt und starrt von meinem Ständer hoch mir ins Gesicht und springt raus, voller Angst und Hass. An der Tür, mit umgebundenem Handtuch, dreht er sich um. Vielleicht denkt er, er hat sich alles nur eingebildet. Double check, er und ich. Nein, er hat sich nicht getäuscht. So Typen wie du sollten krepieren, sagt er. Ich hatte keine Ahnung, dass ich so ein Typ war. Wenn ich allerdings weiter Fußball spielen wollte, das war mir klar, dann durfte ich so einer nicht sein. Ich liebe dich. Mein Pa wird mich umbringen. Dein Vater hat gar nichts damit zu tun. Es war einfach ein verrückter Tag. Es schwamm drüber. Ich will bei dir sein. Es gibt keinen Grund, dass dein Vater je davon erfahren muss. Am Ende der ersten Saison im St. James Park in Newcastle ist der Pokalsieg in greifbarer Nähe. Wembley pocht dir im Hirn und du denkst, 0-0? Das kann nicht sein. Der Trainer holt die Verteidiger vom Platz, der Ball wird nach vorne gespielt und ich presche los. Der Chef ruft meinen Namen und ich spüre, wie das ganze Stadion den Atem anhält. Und ich mache mich bereit für diesen wunderbaren, todesgeil genauen Pass und... Ich zitze aus ihm die Haare. Nichts ist geklärt. Er sucht nach meiner Hand, aber ich ziehe sie zurück. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich... Alle konnten es in der Nahaufnahme und in Zeitlupe sehen, wie er mir mit beiden Beinen von hinten reinspringt, was ich gerade mit links aushole, um zu flanken. Für den Bruchteil einer Sekunde verstummt das ganze Stadion. Und dann bricht ein Aufschrei der Empörung aus. Ich höre den Knochen brechen, bevor ich es spüre. Ich knalle auf den Boden, die Luft geht mir aus, der Schmerz durchfährt mich. Ich brauche gar nicht erst hinzuschauen, ich weiß schon, wer das war. Er schaut zu, wie ich auf die Trage gelegt werde und ich denke, ein zu frühes Bad hat meine Karriere zerstört. Den Rest des Weges sagt keiner von uns ein Wort. Vor dem Rückspiel ist erstmal Folterstunde. Erster Donnerstag im Monat, Fanforum. Oder wie Ronny immer sagt, ein Abend mit Arschlöchern in Anoraks. Wie üblich angeführt von Mickey Miles. An den Spieltagen im Sommer verkauft er den Socialist Worker vorm Eingang. Er ist weder Fan noch Sozialist, aber er riecht, wo er Stunk machen kann. Richard ist zum ersten Mal dabei. Ich sage vorher noch zu ihm, heute wird Geschichte in Northbridge geschrieben. Zum ersten Mal seit 22 Jahren fordert keiner den Rausschmiss des Managers. Mickey meckert nur ein wenig über des Kaisers neue Kleider, über die grinsenden Mittelschichtler, die einfach so reinschneien und mit den schwer erkämpften Errungenschaften der Arbeiterklasse spielen. Richard lächelt nur. Wer war denn dieser Typ mit dem vorindustriellen Vokabular? Ein kleines armes Schwein, das sich als Sozialist ausgibt. Was für ein Glück. Wir kommen hier ganz gut ohne Sozialisten zurecht. Ich bin Sozialist. Fußball ist der Sport für Sozialisten. George, George, jetzt hättest du mich fast dran gekriegt. Alter Gauner. Als ich rausgehe, sehe ich einen Typen neben meinem Wagen stehen. Er zückt seinen Presseausweis. Seit wann haben Sie denn ein Auge auf Darren Quinn geworfen? Wie dreht sich der Magen um? Ronnie hat ihm erzählt, ich hätte schon immer gewusst, dass Darren mal ein ganz großer werden könnte. Als ich die Haustür aufschließe, klingelt das Telefon. Hallo? Charlie geht dran. Hallo, wer ist denn da? Das ist schon das fünfte Mal heute Abend. Ich versuche mir die Nummer des Anrufers anzeigen zu lassen, aber die ist unterdrückt. Darren, ich weiß es. Heutzutage kriegt man sowas wieder hin, aber damals... Niemand verlor ein Wort darüber, dass ich nie wieder spielen würde. Ich war der Aussätzige im Verein. So als ob Verletzungen ansteckend wären. Statt Handschlag nur ein Nicken im Vorbeigehen. Hi George, tut mir leid, muss weiter. Die einzige Rettung waren die alten Aufzeichnungen. Ich konzentrierte mich auf die Momente, in denen mein Körper noch funktioniert hatte. Ich glaube, da fing alles an. Früher Morgen. Ich wache aus einem Traum auf, den ich lieber nicht geträumt hätte. Rufe Darrens Nummer an, sein Vater geht dran. Ich antworte nicht. Warum nicht? Ich bin sein Trainer. Könnte aus irgendeinem Grund anrufen. Tust du aber nicht, oder George? Die Zeitung knallt durch den Türschlitz auf die Fußmatte. Mir gefriert das Blut. Knallrote Schlagzeile. Auf der ganzen linken Hälfte der Seite ein Foto. Bildunterschrift, der Trainer spielt mit. Drunter, George im Zweikampf mit jungem Pokalhelden. Auf dem Bild küsse ich Darren bei Sonnenaufgang. Dabei hat er mich geküsst. Auf dem Foto jedenfalls küsse ich ihn. Anders lässt sich das nicht deuten. Auflage wie hoch? 4 Millionen? Frisch aus der Druckerpresse. Gebündelt, verschnürt, ausgepackt, sortiert, gezählt, verstaut, ausgetragen im ganzen Land von Kindern. Ich höre schon, wie Matthew aufwacht. Gleich kommt Charlie. Heb sie auf und wirf sie weg. Heb sie auf und wirf sie weg. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht rühren. In Richards Büro. Ich hocke das schwarze Ledersofa warm. Richard kommt eh nicht vor 10 und liest sowieso nur die Zeitungsausschnitte, die er vorgelegt bekommt. Ich bin unrasiert. Zum 10. Mal versuche ich, Darren übers Handy zu erreichen. Zum 10. Mal lande ich auf der Mailbox. Jetzt kennt dich jeder. Richard starrt mich an. Er hält die Zeitung in der Hand. Es war nicht so, wie es aussieht. Er hat mich geküsst. Ich hab nichts getan. Verdammte Scheiße, George. Dann lässt er Markus, Debbie und Phil anrücken. Können wir alles abstreiten? Wenn das was hilft. Richard, Markus und Phil schauen sich gegenseitig an und achten darauf, dass ich das bemerke. Debbie sagt, tut mir leid, aber was genau sollen wir denn abstreiten? Ich meine, das sind doch deine Lippen, oder nicht? Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Ronnie übernimmt meinen Job. Ich sitze im Büro, warte, dass er vom Training zurückkommt und schaue zu, wie der Wasserdampf vom Teekessel Muster auf die Scheibe malt. Als ich Kameras sehe, versuche ich mich zu verstecken. Ronnie steht in der Tür. Bist du so einer? Und wenn? Das überrascht ihn völlig. Bin ich deswegen schlechter? Bin ich deswegen ein schlechterer Trainer? Darren hat angefangen. Er hat sich in mich verknallt. Die Sache war nach 10 Sekunden vorbei und vergessen. Hey Mann, Ronnie, wir haben fast die Rote Armee geschlagen. Ronnie, lass mich nicht hängen. Wie kannst du denn jetzt noch die Jungs trainieren? Wovon redest du? Was macht denn das für einen Unterschied? Der Bursche ist 17, ist kein Kind mehr. Er ist... Also ich glaub nicht, was ich da höre. Ronnie, wir arbeiten seit Ewigkeiten zusammen. Bist du so einer? Ich... weiß nicht, ich, vielleicht, ich, Ron, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was das ist. Lass mich jetzt nicht hängen, Ronnie, bitte. Für mich bist du gestorben. Der Junge hat seine Story an die Zeitung verscherbelt, besser gesagt, sein Vater. Daneben ein Exklusivinterview von diesem Knochenbrecher damals. Mein Badewannenhorror mit dem Stürmer George. Er hat nach 20 Jahren sein Schweigen gebrochen für ein paar Kröten von der Zeitung. Neben dem Artikel meine Fußballerbiografie Überschrift, wie George die Latte immer höher legte. Du lässt mir keine andere Wahl. Schon um des Vereins willen. Ach, was hat denn das mit dem Verein zu tun? Bin ich ein guter Trainer oder nicht? So einfach ist das nie, George. Richard sieht aus, als ob ihm jemand seine Faltencreme geklaut hat. Richard, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Ich glaube an die Integrität der Marke Northbridge und du hast dir damit in aller Öffentlichkeit den Arsch abgeputzt. Ach, so läuft das jetzt. Nichts mehr von wegen Prinzipien, Loyalität, Geschichte. Du vögelst dich doch quer durch die Jugendmannschaft. Ach komm, hör doch auf, du weißt ganz genau, dass das nicht wahr ist. Und darum geht's doch auch überhaupt nicht. Ganz genau darum geht's. Deine Position ist unhaltbar. Warum? Warum? Das ist so, als würde ich aufwachen und feststellen, dass Dr. Frankenstein unser Vereinsarzt ist. Ich erlaube dir, deinen ehrenhaften Rücktritt einzureichen. Weswegen? Vereinsschädigendes Verhalten. Ich gehe in die Umkleide. Ron sieht mich und droht. Auf gar keinen Fall. Er kommt auf mich zu. Rühr mich ja nicht an. Ich schubs ihn zurück. Stärker als ich wollte. Er donnert gegen die Wand. Die Jungs ziehen sich gerade um. Manche binden sich schnell ein Handtuch um. Ich warte, bis Ruhe einkehrt. Ihr verdankt mir alles. Ich habe viele von euch überhaupt erst entdeckt. Ich habe euch Verträge beschafft. Ich habe euch trainiert, geformt, habe es mit euch ausgehalten. Ich habe überhaupt erst eine Mannschaft aus euch gemacht. Ihr schuldet mir was. Das erwarte ich. Also, führt euch nicht so kindisch auf. Sie starren mich alle an. Rushmore kommt auf mich zu. George, sagt er, heute Mittag Schwanzvergleich, nur du und ich. Mal sehen, welcher brauner ist. Alle lachen. Zwei von ihnen packen mich an den Arm, zerren mich fort und schmeißen mich raus. Draußen drängelnde Menschen, Kamerablitze, 50 Presseleute und 100 Fans mit Plakaten in der Hand. Am Auto stelle ich fest, dass alle Scheiben und die Scheinwerfer eingeschlagen sind. Ich steige ein und fahre davon. Auf dem Weg merke ich, dass die Sitze nach Pisse stinken. Meine Frau und ich sitzen uns auf getrennten Sofas gegenüber. Und was hast du nun vor? Dich verlassen? Und Matthew? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich unseren Sohn jetzt allein bei dir lasse. Ich habe mir schon immer sowas gedacht. Kommt da noch mehr nach, George? Morgen? Bestimmt. Die sagen es einem ja nicht vorher. Ich habe nicht die Kraft zu kämpfen. Aber Charlie hat sich eh schon entschieden. In den Nachrichten sehe ich richtig schuldig aus. Ich schalte die Glotze ab und sitze in einem dunklen, stillen Zimmer. Ich sitze nur da und mein Herz sagt den Augen, sie sollen flennen, wie das Kind, das ich bin. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich weiß nur, es ist dunkel. Ich bin noch immer in meinem Haus. Aber warum steht Darren Quinns Vater da? Ich könnte sie völlig fertig machen dafür, dass sie ihre Stellung missbraucht haben. Darren wünscht allerdings, dass wir keine Klage einreichen. Darren möchte, dass so schnell wie möglich wieder Ruhe einkehrt. Ich kann ihnen das Leben leichter machen. Draußen ist die Hölle los und jetzt macht mir der Mann, dessen Sohn mich geküsst hat, ein Angebot. Ich soll behaupten, das sei alles auf meinen Mist gewachsen. Soll der Welt sagen, Darren Quinn sei ganz normal. Ist aber nicht, entgegne ich. Sie wissen einen Scheißdreck über meine Familie, sagt Agent Papa. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Arbeit kaputt machen, die ich in diesen Jungen gesteckt habe. Northbridge hat ein paar Angebote für Darren bekommen. Ich darf das Geschäft nicht durch mein Gerede kaputt machen, Darren zuliebe. Kein Verein würde eine Schwuchtel nehmen. Also wird Mr. Quinn so großzügig sein, einen Deal mit der Presse einzufädeln, wenn ich meine Sünden beichte. Und er wird mir einen Anteil an Darrens Handgeld geben. Ich nehme seine Visitenkarte. Beim Hinausgehen dreht er sich noch einmal um und hebt drohend einen Finger. Wenn Sie meinen Jungen noch einmal anrühren, werde ich dafür sorgen, dass Ihnen jemand die Kehle durchschneidet. Toll! Das hintere Tor habe ich vor der Meute abgesperrt. Als ich in den Garten gucke, Shirley's Garten, sehe ich da eine Gestalt stumm im Gras sitzen. Darren. Ist das eine Falle? Sind irgendwo Kameras versteckt? Steckt da wieder der Vater dahinter? Ich sehe Darrens Gesichtsausdruck und weiß, nein. Tut mir leid. Ist nicht deine Schuld, Junge. Doch, ist es schon. Und in gewisser Weise hat er da recht. Bist du eigentlich schwul? Ich habe noch nie einen Mann. Zu meiner Zeit hat man eben geheiratet. Das stimmt. Die Trainer ohne Ausnahme haben es uns eingebläut. Heiratet, baut euch ein Heim, genießt das Spiel. Und nach dem Unfall, naja, da habe ich die Gelegenheit ergriffen und Shirley geheiratet. Und später kam dann das Kind. Ich habe das ehrlich gemeint. Ich liebe dich. Wir könnten zusammen verschwinden. Du gehst jetzt besser, Junge. Du kannst es dir nicht leisten, hier erwischt zu werden. Darren schleicht sich im Nachbarsgarten. Als er oben auf der Mauer hockt, dreht er sich um, schaut mich an und legt sich eine Faust aufs Herz. Mein Leben ist und war immer Fußball. Mein Leben ist und war immer männlich. Nach einer Woche weiß ich eins mit Sicherheit. Ich werde mich nicht einfach auf den Rücken rollen wie ein junger Hund. Ich höre den vollen Anrufbeantworter ab. Also, was den Leuten nicht alles einfällt, einfach nicht zu fassen. Ich könnte der Quotenkönig im Fernsehen sein. Sind das jetzt etwa meine 15 Minuten Ruhm? Der interessanteste Anruf kam vor 3 Tagen. Ich beschließe, ihn zu erwidern. Ich fordere eine Limousine, eine Hotelsuite, Penthouse, ist klar. Bis zum Anpfiff werde ich kein Wort verlieren. Ronnie soll seine Chance haben. Aber dann kommt das Interview. Anpfiff. Ronnie tigert vor der Trainerbank auf und ab. Er packt das Mittelfeld voll, versucht das Spiel zu unterbinden. Ja, und die Spieler, meine Spieler, wirken enttäuscht. Wir verlieren. Na logisch, gegen Liverpool in Anfield. Man kriegt eben nicht zweimal hintereinander einen Sechser im Lotto. 4-0, ohne jeden Funken Widerstand. Unverzeihlich sowas. Also los. This is Channel More Sports. Ich muss Sie gleich vorweg fragen, George. Sind Sie schwul? Keine Sorge, Sie sind nicht mein Typ. Er schluckt nervös. Damit hast du nicht gerechnet, ich war was? Zu naiv. Wir waren völlig überdreht in der Nacht. Ich hätte nicht um 4 Uhr früh mit dem Jungen allein sein dürfen. Okay. Er war unter meiner Obhut, mein Fehler. Ja, und der Kuss, der geschah im Eifer des Gefechts. Wir waren noch ganz aufgekratzt von dem tollen Ergebnis. Ihr habt euren Spaß dabei gehabt, das alles aus dem Zusammenhang zu reißen. Würden Sie das auch zu der Herrn Quinns Familie sagen? Die haben Sie ja in der letzten Woche heftig angegriffen. Ich würde denen sagen, was ich auch Ihnen sage. Sie sollten nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Was wir auch in der Zeitung gelesen haben, ist der vermutliche Wechsel von Darren Quinn zu Chelsea. Was halten Sie davon? Na, ich denke, seine Familie ist hoch erfreut darüber. Wie hat sich das für Sie ausgewirkt, George? Naja, erstmal bin ich arbeitslos. Grinsen. Jetzt habe ich Zeit zum Nachdenken. Kommt gut an. Aber eigentlich kapiere ich nicht ganz, was da geschehen ist. Ich hatte immer gedacht, diese Leidenschaft für das Spiel würde uns alle verbinden. Teamwork, die Plackerei, der Mannschaftsgeist. 11 gegen 11, ein Sport, der auf der ganzen Welt von Millionen von Menschen geliebt wird. Wie kann sowas durch einen läppischen Kuss bedroht sein? Ja, tut mir leid, Sie müssen ja zur Werbung für Autos und Rasierklingen und all das umschalten. Und Ihr Regisseur da im Ohr, der flippt wahrscheinlich gleich aus. Also, okay, ich komme zur Sache. Es gibt Ärzte, Lehrer, Polizisten, ja sogar Fernsehkommentatoren, die schwul sind. Doch in 100 Jahren Fußball, in 92 Ligavereinen, die alle ein Team von mehr als 20 Spielern unterhalten, hat sich erst ein einziger Spieler geoutet und der hat sich aufgehängt. Glauben Sie, dass Darren Quinn homosexuell ist? Ich habe die Wahl. Ich kann das Geld nehmen, das mir Darrens Vater dafür angeboten hat, mich zu outen, live und exklusiv im Fernsehen. Oder ich kann das Geld in den Wind schießen und der Welt versichern, dass Darren Quinn so schwul ist wie Elton John. Darren Quinn ist ein sagenhafter, junger Spieler, Punkt. Alles andere ist völlig unwichtig. Und was ist mit Ihnen, George? Ich bin ein halbwegs ordentlicher Trainer, vielleicht sogar ein wenig mehr. Und das Einzige, was ich will, ist ein Job, bei dem ich aus dem Haufen Spielern das Beste herausholen kann. Ich schaue in die Kamera und denke, Marcus wäre stolz auf mich. Mal ehrlich, vor mir muss man doch wirklich keine Angst haben, oder? Sehr interessant. Als nächstes die Highlights der Begegnung Arsenal gegen Southampton. Dazu eine Zusammenfassung der Spiele vom Wochenende. Der andere Studiogast, ein ehemaliger Liverpooler Spieler, dreht sich zu mir um und sagt, schwule Sau. Okay, wir sind hier in Cardiff. Aber das hier ist euer Wembley. Also rückt eure BHs gerade und gebt Gas. Die sollen in ihrer eigenen Hälfte verhungern. Ja, es sind Frauen, na und? Die beste Mannschaft, die ich je hatte. Noch 45 Minuten bis zum Pokal. Die wissen nicht mal, wie gut sie sind. Ich sage ihnen, was ich immer gesagt habe. Integrität, Leidenschaft, Teamwork. Ich liebe meinen Job. Gaffer. Seitenwechsel. Von Chris Chibnall. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Mit Axel Pahl als Trainer George, Robert Kalinowski als Richard, Martin Engler als Ronnie, Ole Lagerbusch als Darren, Stefan Lohse als Marcus, Frank Arnold als Journalist und Uta Maria Torp als Shirley. Ton und Technik Alexander Brennecke und Sabine Winkler. Regieassistenz Julia Thieke. Hörspielbearbeitung und Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.